Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung, freue mich, hier zu sein und dass hier doch eine ganze Menge Leute gekommen sind. Ich freue mich doppelt, weil ich so nochmal die Gelegenheit habe, ein bisschen Werbung vorab zu machen, nämlich für die Hamburger Studienbibliothek. Dort hinten liegt der Zettel, den können sich alle mitnehmen, wer wir sind. Nur vielleicht mal ganz kurz. Das ist ein selbstorganisiertes, gesellschaftskritisches Bibliotheksprojekt, was tatsächlich erstens eine ganze Menge Bücher hat, die man auch ausleihen kann. Und zum Zweiten machen wir aber auch Veranstaltungen, so zum Beispiel einmal im Monat den negativen Nachmittag, immer am letzten Sonntag des Monats, wo über verschiedene Sachen diskutiert wird. Und zweitens auch Abendveranstaltungen, Bücher und thematische Schwerpunkte allgemein sind eben Gesellschaftskritik, das heißt marxische Kritik, kritische Theorie, aber auch Antisemitismus, Nationalsozialismus und Vergangenheitspolitik, genauso wie Psychoanalyse, Kulturindustrie und Kritik der bürgerlichen Geschlechterverhältnisse. Wie das immer ist so bei solchen Projekten, wir haben viel zu wenig Leute, die es nutzen, mitmachen, obwohl es wirklich schöne Möglichkeiten bietet. Und wir brauchen natürlich immer Fördergelder, das heißt Mitglieder, die das finanzieren. Und insofern wäre das sehr schön, wenn ihr euch diesen Zettel mitnimmt und überlegt, ob ihr nicht so, ob es nicht mal ein Besuch oder gar eine regelmäßige Überweisung wert ist. Ja, außerdem haben wir, ich habe hier so eine kleine Auswahl, wir haben so eine kleine Auswahl Büchern auch zum Thema mitgebracht, die liegen hier, da kann man so reingucken und dort drüben ist auch noch so ein Verkaufsstapel, wo unter anderem verschiedene wichtige Sachen wie der Postone, den ich nachher noch erwähnen werde, zumindest einmal erhältlich sind, wenn schon keine Getränke, dann wenigstens was zu lesen. Gut, ich komme jetzt zu dem, was ich hier machen will und mache zunächst mal zwei, drei kleine methodische, inhaltliche Vorbemerkungen. Die erste ist, ich habe mir vor kurzem mal einen Vortrag angehört von der im Internet, sowas gibt es ja heute alles Tolles, die Gruppe von der Gruppe Sulla Plage und dem antifaschistischen Frauenblock Leipzig. Und ich fand eine Bemerkung darin so interessant, wo nämlich eingangs gesagt wurde, so zu Redeverhalten und Rederegeln, dass man hier besonders vielleicht aufpassen soll und dass es vielleicht immer etwas schwieriger ist, weil das Thema Geschlechterverhältnisse ja anders als zum Beispiel das Thema Kritik des Kapitalismus einen unmittelbar persönlich betreffen würde. Und ich habe da länger drüber nachgedacht, weil ich glaube, dass es empirisch richtig ist. Es ist tatsächlich schwerer, über Geschlechterverhältnisse auf eine bestimmte Art zu reden, als über das Kapitalverhältnis. Gleichzeitig ist das aber natürlich eine total verrückte Situation, denn natürlich wird man tagtäglich ganz unmittelbar persönlich, wahrscheinlich sehr viel häufiger denn als Geschlechtswesen, als Mitglied der kapitalistischen Gesellschaft betroffen. Das heißt, vom Arbeiten gehen, über sich reproduzieren, bis hin zu den ganzen fetischistischen Denkformen, die man so drauf hat. Die Frage ist also, was ist das eigentlich für ein verbreitetes Bild, dass man über das Kapitalverhältnis reden könne, als beträfe es einen sehr viel weniger persönlich als zum Beispiel die eigene Geschlechtlichkeit. Und darauf würde ich gerne am Ende zurückkommen nochmal oder vielleicht auch in der Diskussion, woran das eigentlich liegt. Das Zweite, und da wären wir eigentlich dann schon mitten beim Thema, es ist ja auch schon eingeklungen in dem Zitat von Max Horkheimer, das wirklich größte Missverständnis, das größte Falschlesen des Kapitals und des marxischen Werkes wäre es, gerade weil es so verbreitet ist, es als eine Art volkswirtschaftliches Lehrbuch zu verstehen. Also als etwas, was erklärt, wie die Wirtschaft funktioniert. Und um meine eigene Erfahrung damit kurz zu referieren. Ich weiß, mein erstes Marx-Referat habe ich in der Oberstufe gemacht, im Erdkundeunterricht, weil ich im damals noch tiefschwarzen Schleswig-Holstein gab es natürlich kein Politik-Wirtschaft, weil das sozialdemokratisch ist, sowas. Deshalb war Wirtschaft Thema in Erdkunde. Und ich habe halt dieses Marx-Referat gemacht und es war auch ganz fleißig. Und ich habe dann so erklärt, wie das ist mit dass der Wert einer Ware sich bestimmt durch die verausgabte Arbeitszeit darauf und dass die Arbeitskraft auch eine Ware ist und dass die auch bezahlt wird dafür, was man reinstecken muss, damit sie wieder funktioniert und dass die Differenz von dem, was der Kapitalist reinsteckt, um die Arbeitskraft zu kaufen und dem, was er an produziertem Gut wieder rauskriegt, der Mehrwert ist und all diese schönen Sachen. Und dann war der Kurs auch irgendwie so, Und der Erdkundelehrer fragte dann, und sehen Sie das alle genauso? Dann meinte er, aber das ist falsch, denn der Wert einer Ware bestimmt sich gar nicht durch die Arbeitszeit, sondern auf dem Markt. Und ich weiß, dass ich in dem Moment sofort wusste, das ist total falsch, aber dass ich wirklich große Schwierigkeiten hatte, was antworte ich da jetzt drauf? Und das ist mir erst sehr viel später klar geworden, dass das ganze Problem natürlich darin besteht, solange ich wirklich das vortrage wie eine Volkswirtschaftstheorie, wie andere auch, wie was weiß ich, Friedman oder wie auch immer, solange bleibt das tatsächlich auf einer bestimmten Ebene eine Geschmackssache. Sage ich jetzt, der Wert einer Ware ist durch Arbeitszeit bestimmt oder durch Arbeit oder durch die Naturstoffe, die da drin sind oder einfach durch großen Zufall oder was auch immer, das bleibt tatsächlich Geschmackssache und kann seine Wahrheit wirklich nur auf ganz andere Art erweisen. Nämlich indem diese Sachen, und das will ich dann gleich zeigen, gerade nicht als positives, nach Hause tragbares Wissen zu verstehen sind, was man auswendig lernen kann und dann anwenden und reproduzieren. Oder gar, das ist sozusagen das Schlimmste, als Anweisung, wie es im Sozialismus sein müsste, eben im Sinne von Stalin, der in der bedeutenden Schrift Ökonomische Probleme der Sowjetunion erklärte, Marx hat uns ja gezeigt, welche objektiven Gesetze in der Wirtschaft herrschen, ganz unabhängig vom menschlichen Bewusstsein. Und so war dann ja auch die sowjetische Wirtschaftspolitik. Also, wenn man das gerade eben nicht als Lehrbuchwissen behandelt, sondern tatsächlich als eine Kritik, die in einem, sagen wir, in einem kritischen, das heißt eben kämpferischen, das heißt revolutionärem, negatorischen Verhältnis zu ihrem Gegenstand steht. Um das, und dann das letzte Vorbemerkung, dann geht's auch in der Sache los, um das noch etwas zu relativieren. Was ich damit nicht meine, ist ein Spott über, die man ja auch gerne hat, über die Buchstabengläubigkeit der dogmatischen Marxisten, die immer meinen, das hier ist die Wahrheit und so. Das ist natürlich manchmal ganz unterhaltsam, so Marxologen, die 30 Jahre lang irgendwie die Profitrate untersuchen oder sowas. Aber in der Buchstabengläubigkeit steckt natürlich auch ein Stück was Richtiges drinne. Und zwar, wenn Leute immer sagen, ich finde das Kapital schon wichtig, aber es ist natürlich keine Bibel, dann stimmt das nur zum Teil. Und zwar insofern, als das Kapital eben tatsächlich mit der Bibel einen Moment von heiligen Schriften teilt, nämlich, dass jede heilige Schrift neben dem Kapital zum Beispiel auch Adornos negative Dialektik oder Benjamins geschichtsphilosophische Thesen, dass jede heilige Schrift einen Moment des Vertrauens erfordert, das heißt ein gewisses Moment des Vorschusses darauf, dass das, was da drin sicherlich stimmen wird. Es kann eben nicht überprüft werden, wie ich gehe daran und lese das und weiß schon gleich beim dritten Satz, okay, stimmt oder stimmt nicht, dann wäre es relativ überflüssig, weil es meinem Wissen ja überhaupt nichts Neues hinzufügen würde, sondern das, was ich beim Sprechen lernen fürs Kind, was da passiert, wo man ja auch nicht sagen kann, du, ich erkläre dir jetzt, warum Sprechen, Wörter und so total sinnvolle Sachen sind, weil das Kind es ja halt nicht versteht, sondern wo man immer darauf hoffen muss, dass das Kind es später mal einsehen wird, dass dieses Sprechen lernen eine gute Sache war, weil es Welt erschlossen hat. So dieses Moment des Augenöffnens, des Nachahmens und Erschließens und Einübens gibt es natürlich auch bei Büchern wie das Kapital, die sich eben auch erst nachträglich darüber rechtfertigen, dass sie einem mehr Welt erschlossen haben, wenn man beschließt, ungefähr so auf die Welt zu schauen, wie Marx es tat, und die Begriffe so zu benutzen, als dass sie einem tatsächlich etwas Neues eröffnen. Zur Sache selbst. Was man an so einem Abend hier sicherlich nicht machen kann, ist einfach das Kapital nacherzählen. Es ist schon gesagt worden, es sind 3 Bände. Dazu kommen die ganzen Vorarbeiten, die dann nochmal einige tausend Seiten umfassen. Und es ist aber auch vor allen Dingen so, dass auch anders als häufig mal manchmal so dargestellt, dass Kapital eben kein geschlossenes System ist, sondern sozusagen schon allein in der äußerlichen Form. Mani hat es ja erwähnt, der 2. und der 3. Band sind aus dem Nachlass erst erschienen. Gerade im 3. Band ist auch tatsächlich die Frage, wie sehr er Marx Intentionen überhaupt entsprochen hat, weil Engels da eigentlich keinen Satz auf dem anderen gelassen hat. Und von diesen 3 Bänden ist das erst der 1. Band nicht nur der einzige zu Lebzeiten Marxens abgeschlossene, sondern auch der in entscheidenden Passagen zuletzt geschriebene. Das heißt, der 2. und der 3. Band waren vor dem 1. fertig, jedenfalls in dem Zustand, sollten natürlich nicht so bleiben, aber waren es dann. Der 1. Band des Kapitals selber ist wiederum in 4 Auflagen erschienen, die zum Teil einige gravierende Änderungen durchgemacht haben, nicht immer zum Guten. Einige sehr schöne Stellen aus der Erstauflage sind in späteren dann weggefallen. Eine werde ich nachher auch zitieren. Neben diesem Ganzen gibt es dann noch als zentrale Texte den sogenannten Rohentwurf zum 1. Band des Kapitals, der in vielen nochmal sehr viel philosophischer Sachen durchspielt, natürlich auch unfertiger, sowie den Urtext zur Kritik der politischen Ökonomie, für den Ähnliches gilt, plus noch diverse Manuskripte, die in der Vorbereitung entstanden sind, die zum Teil als Theorien über den Mehrwert publiziert sind oder eben in der Marx-Engels-Gesamtausgabe, die jetzt ja nach wie vor im Erscheinen ist, jeweils in der Abteilung 2 Kapital und Vorarbeiten zusammengefasst sind, die insgesamt 15 Bände umfasst. Das heißt, dass selbst wenn man es wollte und könnte, macht es keinen Sinn, das an einem Abend irgendwie versuchen wollen abzuhandeln. Es ist die Frage, ob das überhaupt jemand in seinem Leben schafft, das alles wirklich durchzuarbeiten. Was man machen kann oder was ich machen möchte, ist eher anhand von einigen Modellen den Kritikcharakter des Marxischen Kapitals darzutun, auch ein bisschen als Anregung oder als Lesehilfe, wie das Ganze überhaupt zu lesen sei, zum Weiterdenken. Ich möchte da an einigen scheinbar ganz banalen Fragen, die es denn aber nicht sind, anknüpfen oder die sozusagen als Leitfaden benutzen. Die erste ist die Frage, warum hat Marx überhaupt dieses ganze Werk geschrieben? Warum hat er nicht einfach seine Internationale gegründet, schöne schmissige Manifeste wie das Kommunistische Manifest geschrieben, die Revolutionäre so ein bisschen enthusiasmieren und Selbstvertrauen geben oder sowas, sondern warum hat er, und das ist besonders schön eben bezüglich des Rohentwurfes, den hat Marx eben 1857, 58 geschrieben in hektischer Nachtarbeit während der ersten großen kapitalistischen Weltwirtschaftskrise, und wohl tatsächlich so ein bisschen in der Furcht, wenn ich das jetzt nicht rechtzeitig schaffe, ist die Revolution da, ohne dass ich mein Buch fertig gekriegt habe. Und die Frage, warum hat er eigentlich in einer Situation, wo er die Revolution erwartete, nicht irgendwie auf den Barrikaden gestanden mit Megafon und gebrüllt, Kapital, Kapital, du bist nicht unser Pfahl oder so, sondern halt in der Nacht dieses Buch geschrieben, ist eigentlich eine gar nicht so ganz einfache Frage. Und verweist zumindest darauf, dass für Marx also auch die revolutionäre Tätigkeit sich nicht so von selbst verstand oder anders zu leicht in Gefahr gerät, selbst zu unmittelbar zu werden. Das heißt, das wesentliche Verhältnis des Kapitalverhältnisses zu verfehlen und das eben es ein Beitrag, es ein entscheidender Beitrag zur kommunistischen Revolution sein würde, wirklich diese Produktionsweise als Ganze darzustellen und dabei erst als Ganze zu erledigen. Das verweist darauf, dass es für Marx eben nicht, und da ist er ganz in der hegelischen Tradition, keinen Sinn machte, von außen an die Verhältnisse irgendein Sollen heranzutragen. So müsste es doch sein und so sollen doch alle lieb sein oder irgendwelche Ideale verwirklichen, sondern dass der Kommunismus, wie es in der frühen Schrift von Marx heißt, die wirkliche Bewegung, die wirkliche gesellschaftliche Bewegung sein soll, also eine, die sich immanent aus den Verhältnissen gleichzeitig ergeben und sie überwinden soll. Das heißt, womit auch wieder gesagt ist, dass sich das Kapitalverhältnis auch immanent kritisieren lassen kann. Also man kann eben nicht einfach, indem man von außen rangeht und das ist aber ungerecht oder sowas, sondern immanent kritisieren. Das heißt, seine eigenen, ja, das müsste man dann eben zeigen, seine eigenen Resultate gegen es selber kehren, an seinem eigenen Maßstab messen. Die zweite Frage, die ähnlich scheinbar scheinbar banal ist, aber es in Wirklichkeit überhaupt nicht ist, ist, was ist eigentlich Gesellschaftskritik? Was heißt das? Also man sagt ja immer, Marx ist natürlich, hat die Gesellschaftskritik sozusagen erfunden oder betreibt das auf jeden Fall. Und Gesellschaftskritik ist ja eigentlich ein komisches Wort, weil es, wenn Gesellschaft das wesentliche Verhältnis der Menschen untereinander ist, also wo sie gerade als Menschen sich zueinander verhalten, im Sinne von Aristoteles Wort vom Menschen als Zoon Politikon, das gesellschaftliche oder politische Wesen, was für einen Maßstab habe ich denn überhaupt zu sagen, das ist eine falsche Form der Gesellschaft, wenn ich zumindest diesen Maßstab wiederum nicht von außen herantragen will. Also so wie irgendwelche Prediger des Mittelalters sagen, das ist nicht im Gottes Sinne, so wie die Menschen hier leben. Aber wenn ich selber nur die Menschen kenne und nichts außer ihnen, also keine metaphysischen Ideale, kein göttliches Wesen, dann stellt sich eben selber wieder diese Frage des Maßstabs. Stellt sich die Frage, woran kann ich eigentlich sagen, dass das falsch verkehrt ist, wie sich die Menschen zueinander verhalten und nicht einfach ihre freie Entscheidung oder so sind die Menschen nun mal. Und auch hier haben wir wieder die Frage, was ist an der Gesellschaft selbst, was über sie hinausweist und was ihre Verhältnisse kritikabel macht? Und wir haben zweitens im Begriff der Gesellschaftskritik schon gesetzt, dass es so etwas gibt wie ein Ding der Gesellschaft, also der Inbegriff aller menschlichen Verhältnisse, das gleichzeitig getrennt jenseits der Menschen und ihrer Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, was auch immer steht. Und genau dieses paradoxe, merkwürdige Verhältnis, dass gerade die Gesellschaft selber ein den Menschen äußerliches Ding ist, was sie gleichwohl beherrscht, das ist das Thema des Kapitals. Um jetzt anzufangen, beginnt man am besten mit dem Anfang, dem berühmten ersten Satz des Kapitals. Und wie bei anderen heiligen Schriften auch, die Bibel hat einen sehr ambivalenten ersten Satz, jedenfalls im hebräischen Original, wo unklar ist, ist es Gott, der die Welt schafft, der den Stoff schafft, aus dem er die Welt formt, oder ist der Stoff schon da und gibt Gott ihm nur Form? So ähnlich ambivalent ist der erste Satz des Kapitals auch, nämlich der sehr berühmte Satz, der Reichtum in Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Waren. Das wird meistens ja so verstanden, als gut, wie es dann weitergeht, wir beginnen also mit der Analyse der Ware, als sei hier die Ware das Zentrale. Aber es ist ja tatsächlich so, dass dieser Satz eigentlich schon die ganze Spannung aufmacht, um die es in dem Weiteren geht, nämlich gerade die Spannung von Reichtum und Ware. Und die Frage ist natürlich daran, was heißt erscheint? Der Reichtum in Gesellschaften, in kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Heißt das, er ist es das nicht, er ist es nicht wirklich? Oder heißt es einfach, so sieht er halt aus, der Reichtum? Ist das also ein widersprüchliches Verhältnis? Und auf jeden Fall ist diese Frage, wie ist es mit dem Reichtum und dessen Form, die Frage von Stoff und Form, eben eine, die eigentlich die ganze Zeit weiter durchs Kapital spielt. Und genau diese Spannung zwischen Reichtum als etwas unmittelbar Schönem, Nützlichen, Guten und Ware, in der ja schon steckt, dass sie nicht allen gleichzeitig gehören kann, dass sie nicht einfach unmittelbar aneigbar ist, nicht unmittelbar zu genießen, das ist damit eben schon gesetzt. Und die berühmten, ersten gut 100 Seiten des ersten Bandes Kapitals behandeln ja eben gerade die Frage der Ware, die Frage des Tauschens, die Frage dessen, wie sich überhaupt ein Tausch bemessen lässt, was da passiert und wie sich aus den Bestimmungen der Ware dann die Bestimmung irgendwann der Arbeit als wertbildend und schließlich irgendwie des Geldes als allgemeines Äquivalent ergibt. Es gibt eine lange Tradition in der frühen Arbeiterbewegung, diese ersten 100 Seiten zu überspringen als überflüssiges philosophisches Gedöns, weil das Interessante, nämlich die Kapitalisten eher später kommen. Es gibt eine andere Tradition, die eigentlich darin irgendwie das Wesentliche sieht und meint, man kann danach eigentlich aufhören, weil man dann das Kapital schon begriffen hat. Es gibt aber vor allen Dingen eine Lesart, die von Engels so ein bisschen in die Welt gesetzt wurde, die sagt, Marx zeigt da sozusagen, wie sich aus der Ware genau diese Sachen, die ich da referiert habe, ergeben, also das Geld und schließlich das Kapital, wie sich das daraus entwickelt, nämlich wie sich auch zwar analog zur historischen Entwicklung vom einfachen Warentausch bis zu den großen Fabriken der Kapitalisten. Genau das ist es nicht, sondern ganz im Gegenteil, wenn Marx über Warentausch redet, dann fängt er natürlich nicht einfach selber bei Null an, sondern er guckt sich an, was sind denn die Vorstellungen der bisherigen politischen Ökonomie zu Warentausch. Und man muss natürlich auch immer wissen, das Kapital trägt ja den Untertitel zur Kritik der politischen Ökonomie und auch dieser Untertitel ist doppeldeutig. Er meint einmal zur Kritik tatsächlich der kapitalistischen Produktionsweise, aber meint eben auch zur Kritik der Disziplin politische Ökonomie. Also dem, was die Ideologen der bürgerlichen Gesellschaft über das denken, was sie da tun. Und dieses Tauschverhältnis oder die einfache Zirkulation, wie sie nennt, ist sozusagen ja das Lieblingskind der bürgerlichen Ökonomen immer gewesen. Nämlich die Vorstellung, die man noch heute eigentlich findet, die man noch heute kennt, sind so Menschen, die arbeiten eben fleißig vor sich hin und sind ganz tüchtig und dann haben sie einen Überschuss und den bringen sie zum Markt und tauschen gegen andere nützliche Dinge ein und alle werden dabei immer reicher und glücklicher. Und diese Vorstellung vom Eldorado des Warentausches oder des einfachen Warentausches, wo die Menschen eben selber durch ihren Fleiß und ihre Arbeit reich werden können. Die hat Marx eben immer vor Augen und kritisiert sie, wenn er sozusagen darstellt, die Bestimmung eben der Ware entwickelt. Und sagt dann eben, er fragt sich eben, und das ist erstmal noch gar nicht seine eigene Entdeckung, er fragt sich, was ist denn die Ware, was macht sie überhaupt austauschbar? Wir haben also an der Ware ein Doppeltes, wir haben den Gebrauchswert, die Nützlichkeit und wir haben den Tauschwert, das, was sie austauschbar macht. Was im Tauschprozess die Rolle spielt, ist natürlich offensichtlich der Tauschwert und was haben Waren also gemein, dass sie überhaupt austauschbar sein können, dass das nicht einfach totale Willkür ist. Und das sind alles genau die Fragen, die sich die bürgerlichen Ökonomen vor Marx gestellt haben und auch die bürgerlichen Ökonomen vor Marx kamen dann mit der Antwort, die Marx sozusagen häufig als dessen eigene große Entdeckung zugeschrieben wird, nämlich das, was alle Waren gemein haben, was sie also überhaupt als Waren austauschbar werden lässt, wodurch sich Gleiches mit Gleichem tauschen lässt, ist eben, dass sie Produkt von Arbeit sind. Und was Marx eigentlich eher macht, ist dann, dass er geht und diese Bestimmung sozusagen abklopft und fragt, wie könnte sie denn sinnvoll sein, damit es überhaupt denkbar ist. Und er sagt, da kommt sozusagen das erste kritische Moment rein, wenn natürlich, also Waren haben tatsächlich nichts gemeinsam, außer dass sie Produkte erstmal von menschlicher Arbeit sind. Aber wenn sie Gleiches mit Gleichem tauschen sollen, wenn also wirklich die Leinwand ein Rockgleiches hat und der Rock ein Leinwandgleiches, dann kann es nicht die konkrete Arbeit sein, die da jeweils reingesteckt wurde, die Zeit, die es gebraucht hat, die jeweils konkret zu produzieren, sondern eben das, was er dann Durchschnittsarbeit nennt oder eben gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Anders wäre es ja sinnlos, weil dann, je länger ich brauche, einen Tisch zu produzieren, desto wertvoller wäre er. Das kann ja nicht sein. Insofern ist eben schon dieser Begriff der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, die Waren überhaupt vergleichbar macht, die Dimension an ihnen aufweist, durch die sie vergleichbar werden, ein kritischer Begriff. Und es ist insofern vor allem, weil er gleichzeitig zeigt, warum diese ganzen Vorstellungen von irgendwelchen, von den Reformidealisten seiner Zeit, Proudhon und andere, man könne doch, wenn der Warenwert durch Arbeit gebildet wird, könnte man doch diesen ganzen Tausch durch Geld gar weglassen und gleich Arbeitszettel verteilen an die Leute, so Stundenzettel, so und so viel hast du gearbeitet, so und so viel Anspruch auf Reichtum hast du. Und demgegenüber sagt Marx natürlich, gerade durch diese durchschnittlich gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit habe ich einen total unkonkreten Begriff, einen, den ich überhaupt nicht mehr zeigen kann. Denn was ich in der Natur wirklich vorfinde, ist natürlich meine konkrete Arbeitszeit. Ich kann nur sagen, das hat so und so viele Stunden gedauert herzustellen. Diese durchschnittlich gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist immer eine Abstraktion im Nachhinein, eine Erklärung a posteriori höchstens. Eine, die man also nicht am Anfang schon auf Stunden, Minuten und Sekunden durchrechnen kann. Vor allen Dingen nicht, weil sich natürlich diese durchschnittlich gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ständig im Verlauf der Produktion ändert. Nicht nur, weil die Leute irgendwie geschickter werden, sondern vor allen Dingen auch, weil die Maschinen besser werden, die Produktivkraft also sich steigert. Das heißt also, das, was diese Vorstellung durch eigene Hände Arbeit reich werden von Adam Smith, die Spended Labor bringt den Wert einer Ware, die ist eben schon kritisiert in dieser berühmten Formel von der durchschnittlich gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Und weil eben dieser Begriff selber etwas ist, was sich nicht in der Wirklichkeit vorfinden lässt, also nicht etwas, was man durchrechnen kann wie Liter, Meter oder sonst was, oder Ohm oder keine Ahnung was, gerade deswegen ist dieser durch diese Arbeitszeit gebildete Wert gerade nicht positiv darstellbar. Ich kann nicht sagen, diese Ware ist so und so viel wert, sondern die Ware selbst muss sich eben verdoppeln, muss ihre Wertform in einer anderen Ware darstellen. Das heißt, muss immer sagen, Marx spielt das immer mit Leinwand und Rock durch, muss eben sagen, der Rock wird zur Wertform der Leinwand. Ein Rock ist dann so und so viel Leinwand wert. Ich überspringe jetzt die Sachen, das kann man alles sehr schön, wie Marx dann von Widerspruch zu Widerspruch der jeweiligen Form geht und dann sagt am Ende, dass das natürlich kein praktikables Verhältnis, dass, was weiß ich, die Waren sich immer gegenseitig so messen, sondern es wird dann eine Ware aus allen anderen ausgeschlossen, nämlich das Gold als Geld, was dann als allgemeines Äquivalent dient. Also als Wert, als Maß der Werte und Maßstab der Preise. Alle anderen Waren drücken dann ihren Wert eben in Geld aus. Wichtig aber an diesen Bestimmungen ist wieder nicht, dass es eine Erklärung ist, so geht Wirtschaft in echt, sondern dass es sich von Widerspruch zu Widerspruch durchgeht, die Widersprüche, die die Ökonomen in ihren Versuchen produzieren, diese Verhältnisse zu beschreiben, und die Widersprüche, die sie produzieren, weil die Verhältnisse selber widersprüchlich sind. Und deshalb sagt Marx eben auch, das Entscheidende an dem, was er auf diesen ersten 100 Seiten darstellt, ist eben nicht irgendwelche Entdeckungen, dass der Wert einer Ware durch Arbeit gebildet wird, sondern die entscheidende Frage ist, warum dieser Inhalt jene Form annimmt. Also das ist ein Marx-Zitat. Warum gibt es überhaupt diese Form, diese Form des Tauschwerts, der Wertform, des allgemeinen Äquivalents, die Form des Wertes? Und da ist Marx' Antwort eben, weil sich in diesen Formen, so wie ich das schon so ein bisschen versucht habe anzudeuten, ausdrückt, dass das Verhältnis der Menschen untereinander gesellschaftlich unbewusst ist. Das heißt, dass sie sich nicht selbstbewusst zueinander verhalten, selbstbewusst ihre Produktion regeln, sondern diese verrückten Übersetzungsformen brauchen, um sich aufeinander beziehen zu können. Und genau das entfaltet Marx dann eben im Fetischbegriff. Es gibt da einige sehr schöne Stellen, ich kann die sonst auch in der Diskussion noch vorlesen. Vor allen Dingen in dem Urtext zur Kritik der politischen Ökonomie, wo er das wirklich endlos lange entfaltet, warum immer versucht darzustellen, warum gerade diese Fiktion der Freien und Gleichen, die da selbstbewusst auf den Markt gehen und ihre Waren tauschen, immer voraussetzt, dass sie eben dass sie diese gesellschaftlichen Formen haben, in denen sie sich aufeinander beziehen, in denen sie ihre Arbeitsprodukte aufeinander beziehen, die sie sich nicht bewusst machen dürfen und nicht bewusst machen können, um überhaupt diese Fiktion des Freien und Gleichen und über seine Arbeit Verfügenden zu pflegen. Und diese Formen, die ihn selber als sozusagen Naturwüchsige erscheinen, als sozusagen natürlich klar, dass es eben Geld geben muss, dass Geld etwas wert ist, dass Waren überhaupt etwas wert sind, die nennt eben Marx fetischistisch. Und ich lese einfach mal die entsprechende berühmte Stelle aus aus dem ersten Mann des Kapitals vor. Die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander als Werte, weil diese Sachen ihnen als bloß sachliche Hüllen gleichartiger menschlicher Arbeit gelten. Umgekehrt. Indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch als Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiedenen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Es steht daher dem Werte nicht auf der Stirn geschrieben, was er ist. Der Wert verwandelt vielmehr jedes Arbeitsprodukt in eine gesellschaftliche Hieroglyphe. Und dann erklärt er eben auch noch, warum auch die Entdeckung, dass das so ist, erstmal an der Sache überhaupt nicht viel ändert, dass wir also nicht haben, okay, wir müssen jetzt einfach nur anders denken und das klar haben, dass der Wert einer Ware eben tatsächlich eine unbewusste menschliche Praxis ist und nicht etwas Naturwüchsiges aus der Sache selbst heraus erwachsen ist, sondern dass wir es hier mit einem objektiven Schein zu tun haben, an dem der Einzelne, selbst wenn er weiß, worum es da geht, überhaupt nichts ändern kann, weil er natürlich weiter, um sich zu reproduzieren, Tausch betreiben muss. Und er kann noch so oft wissen, dass sein Geld nicht wirklich irgendwas wert ist, sondern dass nur Ausdruck eines Verhältnisses ist, gesellschaftliche Macht in der Tasche, also ein Phantasma. Und trotzdem muss er es als solches nutzen. Vielleicht um diesen Fetischbegriff wirklich nochmal so ein bisschen an einem Beispiel, was ich gerade vor 3 Tagen im Fernsehen gesehen habe, nochmal sehr schön zu zeigen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Sendung von Alexander Kluge kennt, die so im späten Nachts auf Sat.1 und RTL laufen. Das sind so Schlauschnack-Fernsehen aus der Frühphase des Privatfernsehens, als sie noch verpflichtet waren, Bildungsfernsehen zu machen. Und da hat sich der Kluge das halt unter den Nagel gerissen und macht halt Bildungsfernsehen, und so ist das auch. Also es ist immer das, was man nicht hören kann, weil der Typ immer so penetrant redet und dazwischen immer bedeutungsschwangere Bilder einblendet. Und in dieser Sendung hat er eben einen Ökonomen interviewt über Schuldenkrise und warum der Staat überhaupt immer Schulden macht. Und da sagte Alexander Kluge, man muss wirklich wissen, Alexander Kluge ist Adorno-Schüler, das heißt, der gilt als ein kritischer Kopf, sagt denn, ja, in Ihrem Buch zeigen Sie ja, dass seit der Antike das Geld immer weniger, immer schlechter wird, immer weniger wert ist. Und der Ökonom sagt, ja, genau, und warum das so ist und so weiter. Und ich habe mir überlegt, wie kann man sich das eigentlich vorstellen, dass das Geld seit der Antike immer weniger wert ist? Was vergleiche ich da überhaupt? Also heißt das irgendwie, jemand, der damals einen Goldtaler hatte, war reicher als heute einer, der ein Euro hat oder 1000 Euro oder was ist? Das sind total irre Vorstellungen, weil es sich eben danach nicht überhaupt noch nicht mal daran bemisst, was kann ich das Geld austauschen. Also könnte es vielleicht sein, dass jemand damals einen tollen Goldtaler hatte mit wirklich 100% Gold drin, statt nur 1% Gold drin oder was auch immer, aber dafür natürlich viel weniger hatte, als er heute für 1 Euro hat. Das ist so ungefähr so eine Idee, als würde ich sagen, das ist wirklich ein Skandal, dass der Zucker immer weniger wert wird. Früher hätte ich mit so einem Sack Zucker wirklich irgendwie, wäre ich ein reicher König gewesen, und heute habe ich diesen Sack Zucker quasi nachgeschmissen bekommen. Und wie unmöglich, dass der einfacher und billiger zu produzieren ist, weil jetzt bin ich ärmer als vorher, als ich im Mittelalter mit diesem Sack Zucker gewesen wäre. Und das finde ich ist wirklich, dachte gar nicht, dass es das irgendwie noch so schön so gibt, aber es gibt wirklich diese Art von Fetischismus, die an den wirklich so sich vorstellt, ich könnte über natürliche Dinge als wertvoll reden und nicht darüber, was Menschen mit den Dingen anstellen und anstellen können. Gut, das ist also im Geld tritt den Menschen also ihr gesellschaftliches Verhältnis, das, was jedem Tauschakt vorausgesetzt ist, und das ist ja einiges, um tauschen zu können, brauche ich eben wirklich eine Warenproduktion, das heißt nicht nur irgendwie, dass Leute zufällig mal was überhaben, sondern eine systematische Produktion für den Markt, für den Austausch. Also, dass Leute Dinge produzieren, die sie selbst nicht brauchen können, in der Spekulation darauf, dass andere sie brauchen können und dafür tauschen, bereit sind zu tauschen. Ich brauche aber auch zum Beispiel einen Staat, der mir garantiert, dass wenn ich wirklich irgendwie Gleiches mit Gleichem, dass ich Gleiches mit Gleichem tauschen kann, und nicht ungleicher Tausch stattfindet, also Raub. All diese Dinge sind eben im Warentausch vorausgesetzt und treten eben in der Form nicht in Erscheinung, weswegen es diese Phantasmen gibt, über aus eigener Händearbeit reich werden, aber treten den Menschen eben wieder als, weil sie unverstanden sind und treten ihnen eben in dinglicher Form entgegen, in Form des Geldes, indem sie sich ihren Anteil am gesamtgesellschaftlichen Reichtum versichern. Und das ist eben der kritische Clou, auf den Marx eben am Ende dieser Wertformanalyse kommt. Diese Art von Verdinglichung gesellschaftlicher Verhältnisse, unbegriffener, unbewältigter gesellschaftlicher Verhältnisse. Und da spielt das eben auch nochmal durch, warum das im Mittelalter noch nicht so war, weil da eben die personale Herrschaft so deutlich war, dass gesagt wurde, okay, du arbeitest so und so lange für deinen Lehnherrn oder Bischof oder Pfaffen oder was auch immer und das lieferst du ab und den Rest behältst du. Und warum das auch später in einer freien Gesellschaft nicht mehr notwendig sein würde, weil da die Leute eben selbstbewusst regeln werden, wie die Produktion vonstatten geht, wie die Arbeitsteilung vonstatten geht und deswegen eben diese Vermittlungsform, diese verdinglichte gesellschaftliche Vermittlung im Geld nicht mehr brauchen. Dass eben ein gesellschaftliches Verhältnis als Ding erscheinen kann, das ist eben nach Marx das Verrückte am Verhältnis selber, was die Form auch eben verrückt macht. Und es gibt ja viele schöne Formulierungen, in denen er dieses Verrückte und eben tatsächlich Verrückte, weil verschobene Verhältnis deutlich macht. Vielleicht am schönsten in einem Satz aus der Erstauflage des Kapitals. Ich lese das nochmal vor, wo es eben um das allgemeine Äquivalent geht. Also wo es um das allgemeine Äquivalent geht, jene Ware, die unmittelbar in jede andere Ware austauschbar ist, also das Geld. Es ist, als ob neben und außer Löwen, Tigern, Hasen und allen anderen wirklichen Tieren, die gruppiert die verschiedenen Geschlechterarten, Unterarten, Familien und so weiter des Tierreichs bilden, auch noch das Tier existierte, die individuelle Inkarnation des ganzen Tierreichs. Ein solches Einzelne, das in sich selbst alle wirklich vorhandenen Arten derselben Sache einbegreift, ist ein Allgemeines wie Tier, Gott und so weiter. Das heißt, wir haben im Geld sagen den Ausdruck, den Inbegriff aller anderen Waren als selber wieder einzelne besondere Ware. Und das sagt Marx ist eben so, als gäbe es neben den Hasen und so weiter auch noch das Tier, was irgendwo längs hoppelt. Also was gleichzeitig ein Besonderes ist und das Allgemeine. Und das Interessante, also das Allgemeine für alle Tiere stehende. Und das Interessante finde ich eigentlich daran, am letzten Satz, dieses ein Tier, also dieses Allgemeine ist Tier, Gott und so weiter. Weil die Metapher da so ein bisschen kippt, ich mache da nur drauf aufmerksam, vielleicht ist der Grund, warum der Satz irgendwie verschwunden ist. Das Tier, also die Tiere gibt es ja wirklich, nur die Verallgemeinerung, das Tier kann ich mir als einzelnes Besonderes nicht vorstellen, während es die Götter überhaupt nicht gibt, während ich mir die Verallgemeinerung als der Gott, offensichtlich sehr wohl können das viele Leute sich vorstellen. Und ich glaube, das ist eben schon auch entscheidend, dieser Übergang in der Metapher von Tier zu Gott, weil darin eben auch die Herrschaftsdimension dieses Verhältnisses klar wird, weil das Tier müsste einen ja nicht besonders stören. Der Gott, als der über die Menschen regiert, kann einen aber schon ziemlich stören. Beziehungsweise ruft überhaupt die ganze Kritik der Religion wieder auf. Und gerade diese religiösen Metaphern finden wir im Kapital ziemlich häufig, wenn es eben um die Fetischformen geht. Da geht es um die theologischen Mucken der Ware oder an anderer Stelle redet Marx vom Geld als Gott der Waren. Und wir reden von sinnlich übersinnlichem Ding der Ware und gibt noch verschiedene andere solche. Gespenstische Gegenständlichkeit fällt auch da rein. Und dieses Aufrufen der Religion ist eben auch nicht zufällig, weil das, was eben Marx an der Wertformanalyse zeigt, diese Herrschaft der Abstraktion, also dass ein Abstraktionsverhältnis sozusagen die Dinge regiert, das ist eben wirklich, es gibt ein Marx-Zitat, wo er sagt, dass es eben auch diese Abstraktion, diese Wertabstraktion ist, darf man sich eben nicht so vorstellen, wie dass von verschiedenen Konkreten ihr Allgemeines abgezogen wird, sondern wirklich, dass das Allgemeine sozusagen diese Abstraktion, die vielen verschiedenen Dinge, die Mannigfaltigkeit sozusagen jeweils als ihre eigenen Inkarnationen setzt. Dass also es so aussieht, als würde das Geld, wie kann man das klarer machen, würde das Geld wirklich aus sich selbst heraus die anderen Dinge als wertvoll setzen. Dass diese Form eben der Herrschaft der Abstraktion wirklich eine ist, die man sonst nur im Gedanken des Göttlichen findet. Also Gott als das unmittelbar Allgemeine, was die vielen, vielen besonderen Dinge aus eigener Machtvollkommenheit schafft. Ich lasse es da an der Stelle stehen, weil ich glaube, es gibt später nochmal eine, an der man diesen Gedanken nochmal klarer machen kann. Marx geht dann ja weiter im Kapital, indem er dann wiederum den Widerspruch des Geldes, das Geld, was er eben aus dem Warentausch kritisch entwickelt hat, den Begriff des Geldes, weiterführt, indem er sagt, gut, Geld hat so und so viel Bestimmungen, also Zirkulationsmittel, Wertaufbewahrung, Maß der Werte, Maßstab der Preise. Das Geld aber ist selber noch, wie kann man das jetzt sagen, das Geld hat selber das Problem, dass in diesen Vorstellungen von einfacher Zirkulation, also Tauschware gegen Geld und das wieder gegen Ware, sich nicht erhalten kann, sondern immer wieder verschwindet. Wie überhaupt der Tauschwert der Ware sein nur in dem Moment ihres Austausches erscheint, um sofort wieder zu erlöschen. So, sobald die Dinge ausgetauscht sind, sind sie wieder einfach nur nützliche oder unnütze oder was auch immer Dinge, also dem Belieben ihrer Besitzer überlassen. Genau wie das Geld nur wirksam ist im Moment des Austausches. Sobald es aber irgendwie einfach in der Tasche liegt, immer bezogen auf Vorstellungen von einfacher Zirkulation, diesem einfachen Warentausch, völlig wertlos ist. Das beschreibt Marx auch ein bisschen schön ironisch, die Vorstellung Reichtum einfach durch Sparen oder überhaupt diese frühen Schatzbildner, also Leute, die ihr Geld einfach im Sparstrumpf unter das Kopfkissen legen oder so, die sind überhaupt nicht reich in dem Sinne, gerade weil sie ja auf alle wirklichen Genüsse verzichten, um dieses Geld als Geld sich unter das Kopfkissen legen zu können. Es ist also diese Art von Sparen, nennt Marx ein bisschen ironisch, Askese. Und es gibt ja tatsächlich in dieser frühbürgerlichen Literatur immer die Typen des geradezu religiös-manisch-geizigen, der wirklich so eine Art Gottesdienst am Geld verrichtet und es bei sich schützt und behält und so weiter. Aber in dem Moment ist das Geld natürlich überhaupt nicht mehr seinem Begriff nach zu brauchen, weil seinem Begriff nach wird es erst wieder verwandt, wenn es gegen wirkliche Reichtümer ausgetauscht wird. Aber in dem Moment ist es dann auch wieder verschwunden. Ich mache das jetzt ein bisschen grob und ungenau, aber wenn sich das Geld eben Geld bleiben will, also dann muss es sich erhalten können, also nicht einfach nur verschwinden, und erhalten können kann es sich eben nicht einfach, indem es sich mit irgendeinem anderen Waren austauscht, kann es sich überhaupt nicht in der Zirkulation, sondern kann es sich nur durch einen ganz besonderen Tausch, nämlich durch den Austausch mit der Ware Arbeitskraft. Und das ist der Schluss, den Marx dann über verschiedene Vermittlungsschritte macht, dass er sagt, es muss damit ich überhaupt diese ganzen Vorstellungen von Wert, Wertform und so weiter, Geld substanzialisieren kann, damit die eine Substanz bekommen, damit die nicht einfach irgendwie verschwindende, zufällige Dinge sind, muss es eben muss ich einerseits aus der Zirkulation rausgehen, aus diesem einfachen Tauschverhältnis, andererseits muss ich in ihm drinbleiben, weil nur im Austausch tatsächlich Wert seinen Sinn macht, weil nur im Moment des Austausches tatsächlich Wert erscheinen kann. Seine Lösung dafür ist eben dann die wahre Arbeitskraft, die eine besondere Ware ist dadurch, dass sie mehr Wert schafft, als sie selbst wert ist. Dass durch Arbeit, also wir wissen ja, Arbeit produziert Waren, die werthaltig sind. Und man kann zwar nicht die Arbeit verkaufen, das ist sehr wichtig, aber man kann seine Fähigkeit zur Produktion verkaufen. Also und das ist eben das, was die Proletarier machen. Proletarier heißen Proletarier nach Proles, Nachkommen, die nichts haben als ihre Nachkommen, die also nichts haben als eben ihre eigene Arbeitskraft, die sie verkaufen können. Und die tauschen sie dann eben aus gegen Lohn. Das ist sozusagen der Preis der Arbeit. Und dafür stellen sie in den Dienst des Käufers ihre Fähigkeit, neuen Wert zu schaffen. So, und ich hatte das vorhin einmal schon angedeutet, ich mache das nur ganz kurz, weil das sozusagen der Clou der Ausbeutung ist. So funktioniert eben Ausbeutung. Es gibt einen total gerechten Tausch, denn Arbeitskraft ist wie jede andere Ware eben durch die durchschnittlich gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit bestimmt, die reingesteckt werden muss, damit sie sich reproduziert. Das heißt, die Menge an Essen, Trinken, Dach, Kleidung, all das für die Nachkommen auch nochmal, was man eben braucht, um weiterarbeiten zu können, das kriegt der Arbeiter. Und dafür produziert er natürlich deutlich mehr, deutlich größere Wertmenge als das, was er als Lohn bekommt. Und das ist eben, das sagt Adorno einmal, das ist sozusagen Marx' immanente Kritik am Tausch. Marx zeigt, es gibt einen völlig gerechten Tausch, nämlich der wahre Arbeitskraft gegen Lohn. Da ist keine Ungerechtigkeit dran und trotzdem entsteht dadurch Ausbeutung. Trotzdem haben dadurch irgendwie am Ende Leute mehr Wert, nämlich die Käufer dieser wahre Arbeitskraft, als sie in den Kauf reingesteckt haben. Das ist eben der sogenannte Mehrwert. Hier folgte eine Wortmeldung aus dem Publikum mit der Frage oder der Aussage, die sich darüber beschwerte, dass heutzutage durch fortschreitende Mechanisierung, durch technischen Fortschritt Arbeitsplätze für Menschen abgebaut würden, Menschen weniger Möglichkeit hätten zu arbeiten. Lars Quadfasel antwortete daraufhin Folgendes. Also ich glaube, auf der Beschreibungsebene ist das völlig richtig, was du sagst. Aber das ist überhaupt gar kein Widerspruch gegen die Kapitalkritik oder gegen das, was Marx entwickelt. Dass die Leute alle unbedingt ausgebeutet werden wollen oder eben unbedingt einen Arbeitsplatz haben wollen, das ist ja gerade das Verrückte. Also das Verrückte, ich wäre sonst gleich drauf gekommen, das Verrückte an dem Verhältnis ist ja, dass es einerseits der Verkauf der Arbeitskraft die einzige Möglichkeit ist für Leute, die sonst nichts haben, sich zu reproduzieren, also sich am Leben zu erhalten, dass sie gleichzeitig durch den Verkauf ihrer wahre Arbeitskraft dieses ganze System der Ausbeutung reproduzieren, und dass das Kapitalverhältnis gleichzeitig Arbeit, die Verausgabung von Arbeitskraft immer überflüssiger macht. Was aber für die Menschen kein Glück ist, sondern ein Pech. Also deshalb sagt Marx ja eben schon, sagt selbst, produktiver Arbeiter zu sein ist kein Glück, sondern ein Pech. Das ist eben wirklich der Widerspruch, wenn es nicht irgendwann eine vernünftige Lösung gibt, natürlich immer barbarischer wird, weil die Leute immer weniger gebraucht werden, aber das Einzige, was sie machen können, ist weiterhin versuchen, ihre Arbeitskraft anzubieten. Und dadurch gibt es natürlich immer verrücktere Sachen. Gibt dann auch immer diese, ja, wirklich die Jobs, die nur geschaffen werden, damit die Leute Arbeit haben. Also so total irrsinnige Sachen, wo sich jeder vorbürgerliche Mensch den Kopf halten würde. So. Aber was du beschreibst, ist eben das Ergebnis eines Widerspruchs. Und Ich komme vielleicht, ich komme sofort wirklich drauf. Ich mache noch, ich mache noch drei Schritte vorher. Dieser Austausch von Arbeitskraft gegen Lohn, was eben nicht Arbeit ist gegen irgendwas, sondern Arbeitskraft. Das ist eben das Ausbeutungsverhältnis, was einerseits eine Voraussetzung hat, nämlich, dass es überhaupt Leute gibt, die nichts anderes haben zu verkaufen, das andererseits im Ergebnis sich immer wieder selbst herstellt, weil der Lohn gerade genauso funktioniert, dass, ja, dass es nichts über die Reproduktion hinaus dabei übrig bleibt. Was genau Reproduktion beinhaltet, wie viel das ist, das ist wiederum, das ist auch wichtig, das sagt Marx, das hat ein historisches und moralisches Moment. Man darf sich das also nicht so vorstellen, dass alle Leute nur Wasser und Brot dann zu essen kriegen, sondern das kann natürlich auch den Fernseher genauso beinhalten, aber das Wichtige ist, dass sie trotzdem dadurch reduziert werden, sozusagen auf Naturwesen, die ein Überleben auf irgendeinem, auf welchem Niveau auch immer pflegen. So, und indem sie eben ihre Arbeitskraft verkaufen, reproduzieren sie dieses, ob sie wollen oder nicht, dieses ganze Verhältnis immer weiter. Das, und das, was eben aus diesem Verkauf der Arbeitskraft hinausgeht, herauskommt, also der Mehrwert, das ist eben die Form, in der sich der Wert selbst erhält, also statt immer in der, im Austausch wieder zu verschwinden, indem er sich eben, wieder eine theologische Metapher, indem der Wert sich eben als Mehrwert von sich abstößt, sagt Marx, wie Gott Vater von Gott Sohn, um dann wieder zusammenzufallen, eben als göttliche Trinität oder eben als Trinität von GWG Strich, Geld, Ware, mehr Geld. Und das ist das, was Marx in einer berühmten Metapher das automatische Subjekt nennt. Also ein einerseits unbeseeltes, totes, mich rein mechanisches, automatisch, was andererseits zu sich selbst in ein Verhältnis treten kann, eben in das Verhältnis von Wert, Mehrwert, Geld, mehr Geld. Und das ist eben genau das, was nach Hegel, dem Marx hier folgt, ein Subjekt ausmacht, dass es zu sich selbst in ein Verhältnis treten kann, dass es im Anderssein sich selbst erhält oder erst zu sich wird durchs eigene Anderssein. Also, dass man erst über den Wechsel von allen möglichen Erscheinungen zu sich ich sagen kann oder wird, was man ist, in Goethes Worten. Und genau darin ist dann eben gesetzt, in diesem automatischen Subjekt, die Produktion um der Produktionswillen, wo es auf alles Mögliche, die einzelnen daran beteiligten Leute, die Qualitäten, die Gebrauchswerte und so weiter, nicht mehr geht, sondern wirklich nur um diese Entfaltung in Form von Wert, Mehrwert, von reinen, maßlosen Quantitäten. Und das ist eben, indem Marx das beschreibt, ist es auch schon, ist dieses Verhältnis kritisiert. Das ist eben der Clou da dran. Weil es eben ein verrücktes Verhältnis ist, weil die Menschen ihre Reproduktion in Form, in einer Form betreiben, in der ihr eigenes Überleben, sagen immer zufälliges, mitgeschlepptes und nicht wesentliches Moment ist. Dass das Kapital, das ist eben ein noch Wort, das Kapital eben wirklich ein Produktionsverhältnis ist, kein Ding. Also irgendwas, was weiß ich, ein Geldspeicher oder so. Das ist da eben ganz entscheidend. Produktionsverhältnis eben insofern, als es selber etwas Prozessierendes ist, das eben in jedem dieser Schritte, in denen aus Wert mehr Wert wird, der Wert bei sich bleibt, mehr wird, das Kapital also sich reproduziert, heißt eben, dass es nirgendwo dingfest zu machen ist, sondern dass es das Verhältnis selber ist, in dem die Menschen zueinander stehen. Dass dem Arbeiter zum Beispiel das Kapital sowohl in Form des Chefs als auch wichtiger in Form der Maschinerie als auch letztendlich, nämlich in dem Moment, in dem es nicht mehr seine ist, sondern die im Besitz des Kapitals stehende, die eigene Arbeitskraft gegenübertritt. Insofern ist das Kapital eben auch, und das ist das Rätsel einer Gesellschaft, die den Menschen zugleich innerlich und ganz fremd ist, das Kapital wirklich zum ersten Mal in der Geschichte gesellschaftskonstitutiv. Marx sagt immer, für die vorbürgerlichen Verhältnisse nie Gesellschaft, sondern Gemeinwesen, Stamm, was auch immer. Eine Gesellschaft, das heißt die allseitige Abhängigkeit, wird erst durch das Kapital produziert, das die Reproduktion der Gattung, der Menschengattung, nicht einfach zufälliges Naturschicksal ist, sondern in der von Menschen gemachten Formen stattfindet. Das ist eben genau die historische Errungenschaft des Kapitals, die aber eben dafür mit der Entwürdigung, mit der Reduktion auf Naturwesen der einzelnen Mitglieder wiederum bezahlt wird. Oder noch anders gesagt, das Kapital ist eben einerseits eben allseitige Verwiesenheit aller auf aller, allein schon durch den Warentausch, durch den Zwang, die Arbeitskraft zu verkaufen, dass ein allseitiger Zusammenhang, aber eben zugleich ein Zusammenhang der Zusammenhangslosen oder eben Gesellschaft als Trennung. Dass der gesellschaftliche Zusammenhang, in dem die Menschen stehen, ihnen zugleich äußerlich ist, sie zugleich abtrennt von all dem, was dieser Zusammenhang selbst produziert, dass sie keine Macht über ihn haben, sondern ihm unterworfen sind. Um jetzt bei dem letzten Stichwort bin ich genau bei diesem der historischen Rolle des Kapitals. Es gibt bestimmte Vorstellungen, die Marx auch selber produziert hat, von einer Stufenfolge in der Geschichte, wo auf den Kapitalismus der kommen musste und dann kommt naturnotwendig der Sozialismus danach, also auf den Kapitalismus. Das ist natürlich irgendwie ziemliche Verballhornung. Was man aber zeigen kann, ist, und das ist dann eben auch für die Frage der immanenten Kritik dessen, wie kann ich dieses Verhältnis überhaupt kritisieren, ohne ihm von außen etwas heranzutragen, ohne mit irgendwie Worten wie Ungerechtigkeit oder Gemeinheit oder fiese Möpse an den Hebelstellen der Macht oder sowas zu kommen. Das kann man eben besonders gut zeigen, gerade an dem, und das ist die Frage von vorhin auch, an der Entwicklung der Arbeit. Und das mache ich nochmal und dann können wir in die Diskussion auch treten. Ich komme nochmal zurück auf diesen Begriff der durchschnittlich gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Was Marx eben sagt, was den, genauso wie die Ware eben den Doppelcharakter hat, Tauschwert, Gebrauchswert, hat die Arbeit, die verrichtet wird, den Doppelcharakter als konkrete und abstrakte. Konkrete ist die, die irgendwie was, also die man sehen kann. Abstrakte ist die, ist sozusagen der Schluss aus dem Tauschverhältnis selber. Das heißt, die Zurechnung dieser konkreten Arbeit zur abstrakten menschlichen Arbeit überhaupt. Das heißt, dass in dem Moment, wo ein Produkt verkauft wird, eine Ware verkauft wird, ihr Wert realisiert wird, gesagt wird, die Arbeit, die da reingesteckt wurde, ist Teil der menschlichen Arbeit überhaupt. Qualitätslos, Arbeit sans phrase. Das ist eben der Begriff der abstrakten Arbeit. Und das ist ganz wichtig, es ist ein Geltungsverhältnis. Es ist also nichts, was man sehen kann, meint also nicht, dass Arbeit immer langweiliger wird oder sowas, sondern das ist tatsächlich wiederum ein spekulativ erschlossener Begriff, so würde man das nennen. Das heißt aber trotzdem natürlich, dass er Rückschlüsse auch auf das wirkliche Arbeiten, wirkliche Leben hat. Marx nennt schon, dass es überhaupt eine Vorstellung von abstrakter Arbeit geben kann. Dazu braucht es eben ein gewisses Gleichgültigwerden der Arbeit, dass Menschen von einer Arbeit in die andere wechseln können. Mit Einfachheit. Oder anders, dass man eben nicht, wie der Bauer an seine Scholle an, oder der Sohn an die Zunft seines Vaters an eine bestimmte Tätigkeit gefesselt ist. Das sind überhaupt, sagt Marx, sind die Voraussetzungen, sowas überhaupt denken zu können, dass Arbeit also weniger als etwas Bestimmtes gesehen wird, sondern überhaupt als eine relativ abstrakte Verausgabung von Hirn, Muskeln, Nerven. Das ist natürlich, das hat die gleiche Ursache, wie das, was auch im Proletariat schon drinsteckt. Leute, die also selber nicht mehr in einem naturwüchsigen Verhältnis zu den Produktionsmitteln stehen. Die also nicht immer schon ihren kleinen Acker haben oder ihre kleine Werkstatt, die sie von ihren Vätern ererbt haben. Mütter waren ja weniger dabei, oder so etwas, sondern eben tatsächlich nichts haben und deswegen sich verkaufen müssen. Das ist eben, das nennt Marx eben die Trennung der Arbeiter von ihren Produktionsmitteln oder von den Naturbedingungen ihrer Arbeit. Dieses Gleichgültigwerden der Arbeit ist natürlich auch etwas, was man mit Entfremdung beschreiben kann. Der Witz daran ist, wenn Marx über Entfremdung der Arbeit, wenn Marx in diesem Zusammenhang von Entfremdung redet, ist, dass er es überhaupt nicht negativ meint, sondern dass er im Gegenteil darin auch einen unglaublich produktiven Schritt findet, dass einem Arbeit immer gleichgültiger wird, was sich, glaube ich, auch ziemlich erschließt, dass ich nicht irgendwie mein Leben lang bloß durch den Zufall der Geburt auf irgendeinen Acker oder sonst was gebannt bin, ist überhaupt die Vorstellung, dass Arbeiten kein Naturschicksal ist, oder bestimmte Arbeiten kein Naturschicksal sind, sich bilden kann, dass also gerade die Trennung von den natürlichen Arbeitsbedingungen, die brutale Formen haben, Vertreibung der Bauern von ihren Ackern und so weiter, trotzdem zugleich eine Befreiung sind. Deswegen auch das Wort vom doppelt freien Lohnarbeiter. Frei von Produktionsmitteln, aber frei, jedem seine Arbeitskraft zu verkaufen oder ihre. So, und dass diese Entfremdung, diese Trennung von den natürlichen Arbeitsbedingungen auch eine unglaubliche Explosion der Produktivität zur Folge hat, eine Entwicklung neuer Bedürfnisse, also nicht nur irgendwie das ewig gleiche bäuerliche Rotieren im Rad, sondern Neues haben wollen, die Fähigkeit, Neues zu produzieren, das ist eben das, was Marx sagt, was in diesem kapitalistischen System passiert. Und es passiert, das habe ich alles eben weggelassen, es potenziert sich darin immer mehr durch die Konkurrenz, durch den Zwang, immer mit dem Produktivkraftfortschritt mitzuhalten, ihn selber zu setzen, immer weniger Zeit reinzustecken, um Waren unter Wert verkaufen zu können und so weiter. Das kann man eben alles nachlesen. Aber das Wichtige ist, dass eben Marx in dieser Produktivierung der Arbeit, egal welche unmittelbaren Formen sie annimmt für die Leute, und die sind blutig zum Teil, eben einen historischen Fortschritt sieht. Und da sind wir bei der Frage, wie der Vernunft in der Geschichte eigentlich, wie kann ich überhaupt ein Verhältnis vernünftig kritisieren? Ich hatte von der die Frage, das Wort der immanenten Kritik, das heißt ein Verhältnis an seinen eigenen Möglichkeiten messen. Und dazu sagt Wolfgang Kurt, der überhaupt fürchterlich gutes Buch geschrieben hat, fürchterlich guten Aufsatz über Vernunft und Geschichte bei Marx, dass er sagt, das Kapital ist eben dann überhaupt nur vernünftig zu bestimmen, wenn an ihm selbst etwas Vernünftiges ist. Und vernünftig ist es nur, wenn es praktisch als Vorbedingung einer vernünftigen Gesellschaft gesetzt wird. Oder einfacher ausgedrückt, das Kapital kann ich nur begreifen, wenn ich es abschaffen will. Weil ich mich dadurch eben in ein Verhältnis dazu setze, Distanz zum Gegenstand schaffe und es messen kann an dem, was es mir an Möglichkeiten zu seiner eigenen Abschaffung bietet. Und das ist eben, da ist eben diese Produktivierung der Arbeit das ganz Entscheidende. Und zwar in aller Dialektik. Und ich lese noch einmal ein Zitat vor aus den Grundrissen oder aus dem Rohentwurf, wo Marx das Kapital eben als, jetzt muss ich nur einmal schnell finden, genau, das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch. Dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der überflüssigen, setzt daher die überflüssige in wachsendem Maß als Bedingung, question de vie et de mort, also Frage auf Leben und Tod, für die notwendige. Nach der einen Seite hin ruft es also alle Mächte der Wissenschaft und der Natur wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig, relativ zu machen von der auf sie angewandten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffenen Wert als Wert zu erhalten. Die Produktivkräfte und gesellschaftlichen Beziehungen, beides verschiedene Seiten der Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, erscheinen dem Kapital nur als Mittel und sind für es nur Mittel, um von seiner bonierten Grundlage aus zu produzieren. In fact aber sind sie die materiellen Bedingungen, um sie in die Luft zu sprengen. Und dann geht es, also es geht in diesem Zitat insgesamt darum, um die Frage des Reichtums. Und das ist ein Punkt, der bei Marx immer wieder vorkommt, dass Reichtum nicht alleine irgendwie Masse an Gebrauchsgütern ist, sondern vor allen Dingen disposable time, also frei vernutzbare Zeit, frei von der Mühsal der Arbeit. Und das ist etwas, was das Kapital eben der Möglichkeit nach produziert, indem es eben, so wie beschrieben, die Arbeitszeit im Konkurrenzprozess immer weiter reduziert, die notwendige, gleichzeitig aber immer wieder auch destruiert, indem es, also ganz praktisch, als Maß des Reichtums weiterhin nur den Wert kennt, das heißt die durchschnittlich gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, und dadurch immer den Arbeiter tatsächlich um die möglichen Potenzen seiner eigenen Arbeit bringt, also eben immer wieder auf ein, wie Marx es nennt, dressierte Naturkraft, Naturmacht runterbringt. Das heißt, gerade während es einerseits die Arbeit unter dem Kapital Gesellschaft produziert, die Möglichkeiten ihrer eigenen Abschaffung, die Möglichkeiten der Brechung des Naturzwangs, die Möglichkeit letztendlich sogar der Versöhnung mit der Natur setzt, setzt sie andererseits immer, solange sie Arbeit unter dem Kapital bleibt, die Bedingungen dafür, dass die Proletarier oder, das wäre natürlich immer auch noch die Klassenfrage, letztendlich alle eigentlich, die dem Kapital unterworfen bleiben, bloße Naturwesen bleiben, um menschliche Potenzen tatsächlich, um ein wahrhaft menschliches Leben gebracht und stattdessen eben immer wieder auf dieses Überleben, um zu arbeiten, zurückgeworfen zu werden. Und ich meine, es ist ja eben wirklich die komplette Irrsinn dieser Produktionsweise, es hat, wurde da hinten ja schon gesagt, dass Leute sich wirklich darum streiten, wie kann man für die Menschen Mühsal schaffen? Wie kann man noch mehr Mühsal schaffen und die derzeitige Mühsal, die es gibt, irgendwie aufrechterhalten, statt sich an dieser freien Zeit zu erfreuen? Warum ist die Tatsache zum Beispiel, dass man nicht mehr sein Leben riskieren muss, oder jedenfalls riskieren muss, irgendwie mit 50 an Staublunge zu sterben in den nordrhein-westfälischen Kohleschächten, kein Glück, sondern ein Pech? So etwas. Das heißt, und das ist genau der Fehler, den Leute machen, wenn sie sagen, das Kapital produziert quasi wie Lenin, produziert sowas wie die Deutsche Post, was eigentlich schon fast der Sozialismus ist. sondern das Kapital ist wirklich nur der Bedingung nach vernünftig, vernünftig zu erklären, vernünftig zu begreifen, als vernünftig zu begreifen, wenn es abschaffbar ist, wenn es also ein Subjekt gibt, was es unter die Bedingung der Abschaffbarkeit setzt. Und das ist eben wirklich eine Krux. Denn wenn es dieses Subjekt nicht gibt, fällt natürlich genau dieses naturhafte Moment am Kapital wieder in den Vordergrund, bleibt sozusagen in der Naturgeschichte der Menschen das große irgendwie Schlachten und gegenseitig Schlachten und Fressen und Vernichten und so weiter. Und zwar nur auf einem technisch unglaublich erhöhten Niveau. Die Alternative nämlich zur Abschaffung der Arbeit ist eben immer die Abschaffung der überflüssig gewordenen Arbeiter oder eben der überflüssig gewordenen Menschen, die man nicht mehr verbrauchen, vernutzen kann. Und während zu Marxens Zeiten die Vorstellung von einem Proletariat, was in gewisser Weise exterritorial ist, was nicht zu verlieren hat als seine Ketten, was dieser Verhältnisse also sprengen will, nicht von vornherein einfach nur projektiv war, wo auch eine Ideologiekritik der Bürger, der bürgerlichen politischen Ökonomie Sinn machte, weil diese Leute tatsächlich versucht haben, vernünftig zu denken, Vorstellungen von Freiheit hatten und von was auch immer, wie borniert auch immer, ist eben unter Verhältnissen wie heute, wo niemand mehr irgendwie ein System der politischen Ökonomie schreiben würde, wie David Smith oder Ricardo, sondern eigentlich die Verhältnisse selbst schon dadurch gerechtfertigt sind als schicksalhaft, weil es sie gibt, wo Leute also immer nur sagen, es sind ja die Sachzwänge, wo Politiker sich wählen lassen damit, dass sie besonders glaubwürdig sind darin, die sozialen Grausamkeiten zu begehen, wo also kurz und gut eine Gesellschaft gar keine Vorstellung von einer Zukunft, einer anderen nicht, aber eigentlich noch nicht mal ihrer eigenen hat, wo sie, weil man da lieber gar nicht dran denkt, weil die nur furchtbar sein können, sieht das Ganze deutlich anders aus als zu Marxens Zeiten. Spätestens nach Auschwitz ist eben diese Vorstellung der Vernunft in der Geschichte so evident problematisch, wie sie latent eigentlich immer schon problematisch war. Obwohl gleichzeitig die marxische Kritik immer noch der einzige Schlüssel bleibt, diese Verhältnisse zu begreifen. Aber das macht eben dieses Begreifen selbst auch nicht nur eben das Abschaffen, sondern das Begreifen selbst prekär. Und es bleibt eigentlich häufig genau nur dieses Moment von Kopfschütteln, von etwas, was sozusagen einerseits einfach so abläuft und man versteht es nicht und man kann es auch nicht verstehen und man kann es beim besten Willen wirklich nicht verstehen. Und andererseits ist man weiterhin ja auch Teil davon. Und das ist sozusagen das Verhältnis oder die Frage, glaube ich, an der eine Aktualisierung ansetzen müsste, wo man sich diese Frage, wie kann man sich eigentlich vernünftig zu der Sache verhalten, selbst so schwierig oder die Vorstellung von der Abschaffbarkeit und damit auch der Begreifbarkeit des Kapitals selbst eigentlich fast schon so kontrafaktisch geworden ist und man eigentlich weiß, wenn dieses System untergeht, dann kommt eigentlich höchstens noch was Schlechteres. Das wären vielleicht so ein paar Fragen für die Diskussion. Willkommen zurück bei FSK 93,0, allein schon Kapital. Ihr hörtet gerade die Veranstaltung, nun folgt unsere ausgewählte Lieblingsfrage plus Lieblingsantwort. Aufgrund akuten Zeitmangels können wir euch die anderen Fragen leider nicht mehr schicken, nicht mehr senden, sehr schade, aber so ist es nun mal. Unsere Lieblingsfrage drehte sich auch um das beliebte Thema, was tun, viel lesen oder lieber machen, Sesselpupser gegen Weltverbesserer. Die Frage hing sich thematisch an dem Umstand auf, dass es im Trikont so sei, dass die arbeitenden Menschen sich aus den Fenstern stürzen würden, weil hier im Westen Töchter und Söhne reicher Eltern das neueste Apple, iPhone, MacBook, was auch immer gerne haben würden. Last Quartfasel dazu. Aber der Trick ist doch, ich meine, das ist jetzt ja nicht dein exklusives Merkmal, dass du dich ärgerst, sondern ich glaube, es ärgern sich ganz viele, die hier sitzen, darüber, dass es Menschen schlecht geht und auch ganz viele, die nicht hier sitzen. Aber die bloße Proklamation, man müsste doch lieber was tun, bleibt eine Proklamation und ist nicht was tun, sondern das ist nur ein Surrogat. Also das ist so wie du sagst, der Avanti-Mensch fordert dann ein, man müsste doch mal lieber diskutieren, was zu tun, und darauf bleibt es. Und das ist ja wiederum auch niemandes Schuld in dem Sinne, weil ich natürlich auch gerne losgehen würde und was weiß ich, die Arbeiter zum Sturm aufs Winterpalais auffordern. Aber ich meine, die Erfahrung gibt's ja auch, dass die es nicht tun, und auch, dass die Leute, das ist ja auch immer eine wirklich deprimierende Sache, dass gerade die Leute, denen es besonders dreckig geht, zum Teil auf die besonders blödesten Gedanken kommen. Also dann eben nämlich nicht sich gegen Unterdrückung und Ausbeutung zu wehren, sondern zum Pfaffen oder zum Imam rennen. Das ist doch erstmal, deswegen ist man erstmal darauf zurückgeworfen, das Ganze zu begreifen, was passiert denn da eigentlich, und sich in dem Sinne nicht dumm machen zu lassen. Wenn man schon ohnmächtig ist, dann muss man sich nicht auch noch dumm machen lassen. Das ist so die erste Forderung. Und die zweite ist natürlich tatsächlich, dass das bloße Machen begriffslos bleibt. Deshalb hat auch Lenin nicht was tun mit Ausrufezeichen geschrieben, sondern was tun mit Fragezeichen. Das heißt, es erfordert Reflexion. Und das ist ja erstmal das, was man leisten kann. Und man kann natürlich schon historisch irgendwie sehen, dass Leute, die, was weiß ich, die diese Bücher gelesen haben, dann manchmal das Glück hatten, dass daraus auch was folgte. Dass das dann irgendwie wieder komisch folgte, das kann man dann alles am Modell Adorno, SDS, Studentenbewegung nachvollziehen. Aber Kritik, theoretische Kritik, ist ja eine Praxis. So, deswegen. Und dann, ich glaube, dann vielleicht doch nochmal ein Wort zu den Laptops oder iPods. Weil du die so unmittelbar mit Schuld an verknüpft hast. Und ich glaube. Ja, lass uns doch mal bei den Laptops bleiben. Denn der Punkt ist ja, den Leuten geht es da nicht besser, wenn man keine Laptops kauft. Das bringt denen ja nichts. Sondern das ist im Gegenteil ja sogar noch so, dass das größte Drama für die Menschen in den abgehängten Kontinenten nicht das ist, dass sie ausgebeutet werden, sondern dass sie nicht mehr ausgebeutet werden, dass sie also genau das, was ich hatte, das Überflüssigwerden der Menschen sozusagen vorführen, wirklich leibhaft vorführen und natürlich auch als Drohung für hier vorführen. So könnte es euch auch gehen, wenn nicht hier die Herrschaft euch erhält und ihre schützende Hand über euch hält. Genau. Guckt euch mal die Sahelzone an. Da kommt man überhaupt nicht raus, wenn man dann, wenn man keine Laptops kauft. Günter Jakob hat mal so schön gesagt, Karl Marx hätte irgendwie seiner Tochter ein Tamagotchi geschenkt. Weil Karl Marx sich natürlich über die Entfaltung des Reichtums und der Möglichkeiten gefreut hat. Und er wollte nicht irgendwie, sondern er wollte nur, dass das nicht privilegiert bleibt, sondern dass das allen zugänglich ist. Deshalb diese ganze reaktionäre Konsumkritik-Scheiße überhaupt nichts mit Kapitalkritik zu tun hat. Und ich, sondern Laptops kann man hervorragend benutzen, Revolutionen anzuzetteln, wie in Ägypten. Man kann sie auch benutzen, um sich wirklich komplett das Gehirn aus dem Kopf zu nageln. Beides ist völlig unabhängig. Also man kann sie wirklich nicht benutzen, indem man sie nicht kauft, um den Menschen zu helfen im Trikont. So, das wäre das eine. Ich würde übrigens auch nicht unterschätzen, wie viele Kinder von Zahnärzten und sowas, ich meine, das ist noch einen anderen Beruf, sich aus dem Fenster stürzen und umbringen. Also auch das ist eigentlich eher ein Klassenprivileg der Herrschenden, der Selbstmord, und zeigt andererseits so ein bisschen auch an, und das gehört ja auch zu den Verhältnissen, die Vorstellung, dass es der herrschenden Klasse so wie einer Made im Speck geht, die mal irgendwie ihre empirische Berechtigung gehabt haben mag, die stimmt ja in dem Sinne auch überhaupt nicht mehr. Sondern wir haben auf einer bestimmten Ebene tatsächlich Verhältnisse, die eigentlich alle entlasten würden, wenn sie abgeschafft würden, weil es auch für die Herrschenden immer schwieriger wird, mit ihrem materiellen Reichtum irgendein sinnvolles Leben anzufangen. Sie müssen ihn irgendwie schwer bewaffnet verteidigen, wie in Kolumbien oder auch in diesen abgeschotteten Teilen US-amerikanischer Städte oder in Deutschland. Sarrazin-Diskussion. Wir stellen also fest, die Privilegierten kriegen weniger Kinder. Wir fragen uns nicht, woher kommt das, dass tatsächlich Leute, die doch in dieser Welt das Sagen haben sollen oder denen es gut geht, dass die keine Lust haben, in diese Welt Kinder zu setzen, dass da doch irgendwas ganz schräg nicht stimmen würde, sondern da kommen wirklich Leute auf die Idee, naja, wenn man ihnen jetzt noch 50.000 Bar auf die Kralle gibt, dann werfen sie vielleicht doch. Aber die Tatsache, dass es wirklich diese Welt eine ist, wo selbst die Privilegierten keine Kinder mehr reinsetzen möchten, das wäre doch eigentlich genau das, was krisentheoretisch dann auch mal auszusprechen wäre und was vielleicht auch was unglaublich Entlastendes und Entspannendes hätte, statt sich in Schuldfantasien zu ergehen. Das negiert ja überhaupt nicht, dass man natürlich immer im Schuldzusammenhang verstrickt bleibt. Und das ist ja eben, so gehörte ja auch eben die Reflexion darauf, dass die Menschen natürlich alle für sich ihren Anteil haben an der Reproduktion dieser Herrschaft. Aber gleichzeitig eben heißt das nicht, dass irgendjemand damit wirklich irgendwie glücklich wird, sondern die haben Magengeschwür ist die Standardkrankheit und die man als Manager einfach so haben muss. Oder ein Karoshi, plötzlicher Arbeitstod durch Burnout. Überhaupt diese ganze Robert-Enke-Geschichte, da ist ein leitender Angestellter, der verdient echt scheißen gut, ist berühmt und er wirft sich vor den Zug. Und das können alle verstehen. Alle können das verstehen. Und sich in ihn einfühlen. So, und ich glaube, das wären tatsächlich die Erfahrungen, die dann auch theoretische Reflexion aussprechbar macht. Zurück auf FSK 93.0. Das war der Vortrag vom 14. Juli aus der Teestube, allein schon Kapital von Lars Quadfasel. Wir werden jetzt noch einige Ausschnitte aus der Diskussion senden und die Fragen dazu sozusagen nachformulieren. Ja, die erste Frage drehte sich um das automatische Subjekt und die Bitte, dies noch einmal genauer auszuführen, was damit gemeint ist. Das war eine Sache, die ich mir zum Beispiel auch noch aufgeschrieben hatte und dann weggelassen habe. Die Frage, was heißt automatisches Subjekt und was heißt es nicht? Das wird ja gerade so bei Antideutschen, die ihre Marx-Kenntnisse aus der Bahamas haben, gerne so verstanden als vor allen Dingen die Aussage, niemand ist schuld und man darf von Herrschaftsverhältnis eigentlich gar nicht mehr reden. Und wobei natürlich verloren geht, dass automatisches Subjekt etwas ist, was es nicht geben kann, nur die Menschen verhalten sich, als gäbe es es. Das heißt, sie reproduzieren es natürlich aktiv, indem es so etwas gibt wie einen Staat, indem die Leute natürlich auch, wenn sie der eingreift, der als dauernde, nicht nur als Hebamme des Kapitalverhältnisses, sondern als dauernde Amme irgendwie dabei ist und schon mal aufpasst, dass überhaupt, dass es ein Monopol fürs Geld gibt und die Polizei kommt, wenn Waren geklaut werden und all solche Sachen, dass aber auch jeder Einzelne natürlich immer sozusagen diese Totalisierung mitmachen muss, also sich irgendwie in diesen Verhältnissen einrichten, ihnen Sinn andichten, weil man sonst verrückt wird. Das heißt, es ist ja immer schon ein aktiver, eingreifender Prozess, der da stattfindet. Und es ist immer gleichzeitig ein ein Herrscher von Abstraktion und ein ganz konkretes Herrschaftsverhältnis. Und ein Hayek würde ja auch nicht die Abschaffung aller Staaten fordern, so wie irgendwie die verrückten Anarcho-Liberalen, die es dann ja tatsächlich gibt, die aber wiederum noch ganz andere Vorstellungen haben. Ich glaube, dass das wirklich rein und grundsätzlich affirmative Verhältnis zu dem, was da ist als Schicksal, dass das eben Faschismus heißt und der Faschist wiederum die größten Widersprüche überhaupt hat. Also sozusagen, das ist etwas, was man rein nicht denken kann. Und deshalb heben die sich, glaube ich, selbst auf. Und was ich meinte mit dieser Entwürdigung zum Naturwesen zum Beispiel, ist etwas, wo ich denke, dass man diesen Begriff von Würde gar nicht so von außen heranträgt, sondern sobald es so etwas gibt wie Mehrprodukt, also etwas, was über die unmittelbare Naturbedürftigkeit hinausgeht, ist auch etwas wie Metaphysik gesetzt, einfach im Sinne von über das Physische. So, in dem Moment müssen sich die Menschen irgendwie in irgendeiner Form als Menschen, das heißt nicht bloß in Naturwesen, nicht bloß der Natur unterworfen begreifen. Und das meinte ich eben damit, was der Widerspruch ist. Also einerseits produzieren sie was also eine Naturaneignung ist in einem noch nie dagewesenen Grade, eine Produktion von Reichtum in nie dagewesenem Grade, aber sie verhalten sich weiterhin so, oder müssen sich verhalten, als wären sie eigentlich irgendwie so Jäger und Sammler, die jeden Tag um ihr Überleben kämpfen müssen, wie irgendwie die Hyäne auch. Deshalb ja auch so diese beliebten Tiermetaphern eigentlich in der frühen affirmativen bürgerlichen Philosophie. So, der Mensch ist des Menschen Wolf. Aber ich glaube eben, man kann wirklich bei allen versuchen, sich komplett und rein affirmativ zu diesen Verhältnissen zu verhalten, zeigen, wie sie in einen Widerspruch geraten müssen. Und anders, dass diese Darstellung als Kritik eben sagt, dass ich an dem Dargestellten selber zeige, dass es seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt, so in dem Sinne, wie ich es eben zum Beispiel mit dem Mehrprodukt versucht habe zu zeigen. Das ist natürlich immer auch ein bisschen eine hilflose Floskel, weil natürlich offensichtlich gibt es dieses Buch und es stand sogar in ziemlich vielen Bibliotheken der DDR und der Sowjetunion und es hat trotzdem nicht geholfen, dass die Leute alle irgendwie klar sahen und unter keinen Umständen jemals wieder sowas Blödes wie Kapitalismus haben wollen. Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Anspruch als den. So, und das war's auch schon wieder mit der aktuellen Alleinschon-Sendung, heute Alleinschon-Kapital. Guckt immer auf unseren Blog studentischesmilieu.wordpress.com, weil auch im nächsten Semester wird es jede Menge Veranstaltungen von uns geben. Kommt in die Teestube oder hört einfach wieder rein. Die Musik kam heute von Alle Farben, das war der Azur Blue Mix und ja, bis zum nächsten Mal.